Kapitel 19. Generationsflüche und deine Blutlinie. Das mangelnde Verständnis unserer Verbindung mit Christus hat zu Irrtümern in den Lehren über Heilung geführt. Einer dieser Irrtümer ist das Thema Generationsflüche und die Erlösung deiner Blutlinie. Ich habe es immer wieder von Christen gehört, die sagen: Ich mache mir wirklich Sorgen, dass die Krankheit, mit der ich zu tun habe, ein Generationsfluch ist, den ich brechen muss. Woher haben die Menschen diese Idee? Nun, sie haben sie nicht aus der Bibel. Sie bekommen sie von Leuten, die versuchen, Bücher zu verkaufen und die Menschen von einem Prediger abhängig zu machen. Es ist nur eine weitere Lehre, die herabsetzt, worum es bei der Erlösung und unserer Vereinigung mit Christus wirklich geht. Wenn du andere über Generationsflüche belehrst, dann nur, weil du keine Ahnung von deiner Vereinigung mit Christus hast. Du kannst aber nicht die Realitäten der neuen Schöpfung lehren und gleichzeitig über Generationsflüche lehren. Das Thema Generationsflüche hat für Christen keinerlei biblische Wahrheit, aber es gibt tonnenweise Lehrvideos und Bücher dazu. Leider basieren sie auf dieser einen Bibelstelle. Wirf dich nicht vor ihnen nieder und verehre sie nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlicher Gott, der keinen neben sich duldet. Diejenigen, die mich ablehnen, ziehe ich dafür zur Rechenschaft. Selbst ihre Nachkommen werden die Folgen noch bis in die dritte und vierte Generation spüren. 2 Mose 20, 5. Zunächst einmal ist zu beachten, dass dieser Text für die Israeliten geschrieben wurde und Teil des mosäischen Gesetzes ist. Er ist also nicht für Christen bestimmt. Aber nur weil dies unter dem Gesetz für die Israeliten und nicht für die Gläubigen geschrieben wurde, hat es bestimmte Leute nicht davon abgehalten, den Gläubigen Lügen aufzutischen. Was sollen die Gläubigen also tun, wenn ihre Krankheit auf einen Generationsfluch zurückzuführen ist? Nun, es wird gelehrt, dass du deine Blutlinie erlösen musst, weil Krankheiten durch deine Blutlinie weitergegeben werden. Darf ich mal ehrlich zu dir sein? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn du es aus der Perspektive der Erlösung betrachtest. Lass uns einfach die biblischen Fakten darlegen. Erst wenn du wiedergeboren wirst, wird Gott dein Vater, 1. Johannes 4, 4. 2. Wir sind vom Fluch des Gesetzes erlöst worden, Galater 3, 13. 3. Ich bin mit Jesus vereint, Johannes 17, 20. Allein diese drei Dinge machen es für mich unmöglich, einen Generationsfluch zu haben. Aber konzentrieren wir uns nur auf einen dieser Punkte: Gott ist mein Vater. Wenn also Gott dein Vater ist, welche Blutlinie hast du dann, die erlöst werden muss? Wie kann ich einen Generationsfluch haben, wenn meine Abstammung nur einen Schritt von Gott entfernt ist? Es ist absolut unmöglich, einen Generationsfluch zu haben und in Christus zu sein. Die Lehre von der Notwendigkeit, deine Blutlinie zu erlösen, kommt aus dem Abgrund der Hölle selbstständig. Sie hat keine biblische Grundlage und soll dich nur dazu bringen, aus deiner Vereinigung mit Christus und aus der Gnade auszusteigen und zu den Werken zurückzukehren. Sie besagt im Grunde, dass das, was Jesus durch die Erlösung getan hat, nicht genug ist. Aber Jesus hat auch deine Blutlinie erlöst, als er dich erlöst hat. Die Vergangenheit Jesu ist jetzt deine Vergangenheit und Gott der Vater ist der Anfang deiner Blutlinie. Überlasse die Frage der Generationsflüche dem Ungläubigen. Dieser muss unbedingt seine Blutlinie erlösen lassen, damit die Krankheit aufhört, sich weiter auszubreiten. Und wie kann er das tun? Er muss sich vom ersten Adam lösen und sich mit dem verherrlichten Christus verbinden. Wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter aufnimmst, wirst du eins mit Christus, erlöst und völlig frei vom Fluch. Für den Christen, den Gerechten, gibt es keine Möglichkeit eines Generationsfluchs. Wie könntest du einen Generationsfluch haben, wenn Gott dein Vater ist? Das Einzige, was du in deiner Blutlinie hast, ist ein Generationssegen, das Leben.